Sie findest aus in diesem unserem Land. Es gibt nur eine Lösung, die liegt auf der Hand. Wir haben keine Arbeit und die Schulden sind enorm. Wir brauchen mehr Ausländer, denn die bringen uns davon. Wir kleben sie und werden sie in unser Land reinschleifen.